10 Skinheads randalierten gestern Morgen gegen 6 Uhr vor einer Diskothek in Hüsten. Zuvor war ihnen dort der Einlass verwehrt worden. Als die Polizei mit 24 Beamten eintraf, riefen die stark alkoholisierten Jugendlichen rechtsradikale Parolen. Gegen eine Auflösung ihrer Versammlung leisteten sie erheblichen Widerstand. Bei der Auseinandersetzung mit der Polizei wurden 10 Beamte erheblich verletzt. Unter dem Motto "Gemeinsam für eine saubere Stadt" haben die Skinheads heute aufgeräumt.